In Zusammenhang damit, dass durch die unaufhörlichen Umtriebe der USA zur Stärkung der Atomstreitkräfte, die gegen die DEVRK gerichtet sind, die Lage der koreanischen Halbinsel höchst verschlechtert wird, gab ein Sprecher des DEVRK-Außenministeriums eine Stellungnahme ab. Am 17. und 18. August fragten die ausländischen Massenmedien, darunter die Nachrichtenagentur Xinhua und die Internet-Homepage Goji Guangbo Wang von China, die Nachrichtenagenturen Lia Novosti und Interfax, die Zeitung Buzhglad, der Fernsehsender Zentr, der Sender Sputnik und die Internet-Nachrichtenagentur RBK von Russland, die Internetzeitung Al-Sharqu Al-Yawm und die Internet-Nachrichtenagenturen wie Irshad von Mauretanien, die Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und die polnische Internet-Homepage die DEVRK, die Stellungnahme des Sprechers des DEVRK-Außenministeriums in vollem Wortlaut oder in Auszügen.